Das nigerianische nationale Kim-Il-Sung-ismus-Kim-Jong-il-ismus-Studentenkomitee stellte jüngst ins Internet einen Artikel mit dem Titel »Die USA sollen ihre anachronistische feindselige DVK-Politik zurückziehen«.